Lied der Stenotypistin. Wir müssen den ganzen Tag tippen. Mit brennenden Augen und schmerzendem Rücken bestätigen wir ihr Wertes vom so und so vielten, das wir mit bestem Dank erhielten. Wir haben nur eine Sehnsucht, auszurasten, von des Tages ewigem Lärmen und Hasten. Denn unser armes Hirn ist müd und leer. Wir haben keine bessere Sehnsucht mehr. Unsere großen, mutigen Gedanken sind gestorben in des Alltagsschranken. Unsere Herzen große Zärtlichkeit ist gestorben in des Alltagsleid. Auch wir würden verstehen, kostbare Kleider zu tragen. Auch wir würden verstehen, zärtliche Worte zu sagen. Doch wir erlauben uns, ihnen mitzuteilen, dass wir uns hiermit beeilen, ihnen das gewünschte Offert vorzulegen und mit ihrem Vertreter nochmalige Rücksprache zu pflegen. Manchmal packt uns eine Sehnsucht nach der großen Leidenschaft. Doch das kommt ja nicht in Frage, denn wir sind eine perfekte Kraft. Manchmal packt uns eine Sehnsucht nach kindischen Freuden, dumm und toll. Doch wir erwarten ihr Geschätztes und zeichnen ergebenst hochachtungsvoll.